Wir haben den Menschen ja aus einem Samentropfen, einem Gemisch erschaffen, um ihn zu prüfen. Und so haben wir ihn mit Gehör und Augenlicht versehen.